Die Veranstaltungen für die Durchsetzung des Aufrufes des Setka der Partei der Arbeit Koreas, alle Kräfte auf den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong zu konzentrieren, fanden in den Fabriken, Betrieben, Landwirtschaftsbetrieben und Hochschulen der ganzen Republik statt. Auf den Veranstaltungen wurde der Aufruf des Setka der Partei der Arbeit Koreas verlesen und gab es dann die Reden. Die Redner äußerten ihren glühenden Willen dazu, den Aufruf der Partei für die Liebe zum Volk tief zu beherzigen und mit der Macht der einmütigen Geschlossenheit beim Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden ein neues Wunder zu Koreas für Schaffen des Glücks aus der Not zu vollbringen.